1. Die Weisheit ruft Lord, und die einzig last ihr Stimme vernehmen. 2. Sie hat sich in den höchsten Punkten der Wege und mitten auf den Faden positioniert. 3. Und den Stadttoren, wo sich die Stadt öffnet, und am Eingang der Pforten erten an ihr Ruf. Renuke, Menschen, get mein Ruf, und mein Stimme richtet sich an all Menschenkinder. 5. Lernt Klugheit, anerfahrenen, und anverstandigen, werbt Einsicht. 6. Hort zu, den ich word edel sprechen, und mein Lippen offnen sich für das, was recht ist. 7. Den mein Mund spricht die Wahrheit, waren gottlosig keep meinen Lippen eingraul ist. 8. All wort meins Mund sind gerecht, sie enthalten nichts hinterlistiges oder falsches. 9. Sie sind für den Verstandigen klar und für die Genigen, die Erkenntnis erlangt haben, like Zugang Glitch. 10. Nehmt mein Lehr lieber an als Silber und Erkenntnis lieber als Erlesines Gold. 11. Denn die Weisheit ist wertvoller als Korallen und kein Schmuckstück kann gleichkommen. 12. Ich, die Weisheit, besitzt Klugheit und Verfuge über am Sichtiges Wissen. 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Bos zu hassen, die ch hossi hochmart, überheblichkeit, Boses verhalten und verlegen reed. 14. Rat und Erfolg gehören mir, ich bin einzigt, und stork ist mein. 15. Dirchming regieren koniger, und herrscher erlassen gerecht gesetz. 16. Dirch me uben fursten eier markt aus und ulrichter auf erden gerechte keet. 17. Ich lieb diegenigen, die mich lieben, und wer mich sucht, word mich finden. 18. Reichtum und Ehre sind bei mir, dauerhafter Besitz und gerechtig Keet. 19. Mein Frucht ist kostbarer als Edelmetal und Feingold, und mein Ertrag wertvoller als Erlesin Silber. 20. Ich wandel auf dem Fad der gerechtig Keet, mitten auf den Wegen des Rechts. 21. So kann ich denen, die mich lieben, Wohlstand schenken und ihr Schatzkammern füllen. 22. Der Herr schaff mich als den Anfang seiner Wege, als sein erstes Werk, lange bever als ander entstand. 23. Ich word von Uigkeiter eingesetzt, von Anbeginn, noch vor der Entstehung der Oder. 24. Ich word geboren, bever es die Jurfluten gaben bever wasserreich Quellen existierten. 25. Bever die Berge sich senkten und vor den Hügeln word ich geboren. 26. Dies Gescher, bever Land und Felder geschaffen hatten die ersten Erdscholen des Erdkreises. 27. Als den Himmel festlegte, war ich debi, und als die Wulbung über dem Ozean festsetz. 28. Als die Wolken droben befestigt und die Quellen des Ozeans erstorke hielten. 29. Als dem mir sein Grenz setzte, damit die Wasserseinen befell nicht überschreiten dürften und als die Grundfesten der Ode festlegte. 30. Da war ich als Werkmeisterin und seine Seat, ich war Tag für Tag sein Freud und spielte stets vor ihm. 31. Ich spielte auf seinem Erdenrund und hat mein Freud und den Menschenkindern. 32. Nun also, Son, gehorcht mir. Den Waldenin, die mein Wege einhalten. 33. Hort auf mein Lehr, damit a weiser wordet, und schlagt sie nicht in den Wind. 34. Glücklich ist der Mensch, der mir gehorcht, in dem Tag für Tagen meinen Türen watten die Pfosten meiner Tor hütet. 35. Den wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Waldfallen vom Herrn. 36. Wer mich aber verfällt, der schade sich selbst, au, die mich hassen, wählen den Tod.